Hallo, hallo, hallo meine lieben Freunde. Wir sind bereits im vierten Teil unserer Serie über Vergeben. Und hier ist der zweite Grund. Erstens, warum müssen wir vergeben? Weil es ein Befehl ist, ein biblischer Befehl, ein Befehl Gottes. Der zweite Grund ist, und das ist ein Grund, den ich besonders sehr gerne mag, und ich werde euch noch erklären, warum. Hier schreiben wir B, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Ich werde euch ganz genau erklären, was das bedeutet, vorgelebt hat. Weißt du, mir ist völlig bewusst, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Erlöser, aber Jesus ist nicht nur mein Retter und mein Erlöser. Und das möchte ich auf keinen Fall verschmälern. Ich bin sehr dankbar für alles, was Jesus für mich getan hat. Aber weißt du, was interessant ist? Das Interessante ist, in Römer Kapitel 10, den Vers, den wir immer wieder zitieren, wenn wir Menschen, was wir Lebensübergabe nennen, wenn wir Menschen zu Lebensübergabe führen wollen, die sprechen dann Lebensübergabe-Gebet nach, da haben wir von meinem Verständnis her einen riesengroßen Fehler gemacht. Nämlich, wir haben den Leuten gesagt, du musst mit deinem Munde bekennen und du musst mit dem Herzen glauben und dann wirst du errettet sein. Aber das ist nicht die biblische Wahrheit. Die biblische Wahrheit ist, du musst mit deinem Herzen glauben, mit deinem Munde bekennen, dass Jesus Herr ist, nicht Erretter. Die Bibel lehrt uns nicht, dass wir Jesus als unseren Erretter annehmen sollen, sondern dass wir Jesus als unseren Herrn annehmen müssen. Und ich werde euch sagen, wo der große Unterschied ist. Der große Unterschied ist ein Herrschaftswechsel in meinem Leben. Was war in Wirklichkeit das Problem meines Lebens? Das Problem meines Lebens war nicht, dass ich Sünder war und deswegen unterwegs war zur Hölle. Das stimmt schon, aber da gibt es ja noch ein tieferes Problem. Was ist die Wurzel hinter dem Problem, dass wir Sünder waren? Jesaja Kapitel 53 macht uns das so wunderbar klar. Jesaja 53, da lehrt die Bibel. Der Prophet sagt uns, wie alles auf Jesus geworfen wurde. Alles wurde auf Jesus gelegt, damit wir jetzt mit Gott Frieden haben. Unsere Übertretung, unsere Sünd, unsere Schuld wurde auf Jesus selbst gegeben. Und dann erklärt die Bibel, was war diese Schuld? Was war doch diese Sünde? Und schau, was die Bibel sagt. Wir alle gingen unseren eigenen Weg. Und weißt du, wir denken, die Sünde ist, wir haben gestohlen. Die Sünde ist, wir haben gelogen. Die Sünde ist, wir haben Ehebruch gegangen. Nein, die wahrhafte Sünde ist, dass wir die Herren in unserem eigenen Leben waren. Wir hatten die Herrschaft unseres Lebens. Wir taten, was wir tun wollen. Und das Erlösungswerk Jesus Christi, da ist nicht genug, einfach zu glauben, dass eines Tages, weil er so gut und so lieb und so nett ist, wird er mir alle meine Sünden vergeben. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Darum hat Petrus ja klipp und klar gesagt, tut Buße und lasset euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und dieser Herrschaftswechsel, der hat in so vielen Christen noch gar nicht stattgefunden. Und da ist es oft das genau, was wir sehen. Dann nennen sich Leute Christen, und ich kann jetzt niemand seine Erlösung oder seine Bekehrung absprechen oder auch zusprechen. Das können wir nicht. Das ist eine Sache zwischen Gott und dem Menschen. Ich kann nicht hineinschauen in dein Herz und sehen, was du wahrhaftig glaubst. Das steht mir nicht zu und werde auch niemals tun, so ein Urteil zu fällen. Aber ich möchte euch herausfordern, nämlich auf diesem Bezug, hat es diesen Herrschaftswechsel je gegeben? Ist Jesus nicht nur jemand, an dem du glaubst, damit er dich eines Tages in den Himmel bringst, sondern ist Jesus jemand, wo du deinen Herrschaftswechsel vollzogen hast, dass du gesagt hast, ich war am Thron meines Lebens, ich habe mich entschieden, was ich tue, ich habe bestimmt, was ich mache, in welche Richtung ich gehe. Ab sofort ist Jesus mein Herr. Ich glaube in meinem Herzen und ich bekenne mit meinem Munde, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wenn Jesus Christus mein Herr ist, weißt du, was geschehen wird? Dann werde ich sehen, dass Jesus ist das Modell der mir vorgelebt hat, wie ich mein Leben leben muss. Weißt du, immer wieder haben Leute zu mir gesagt, der Rainer, der wird schon seine Meinung ändern. Leute haben versucht, auf vielen Gebieten meines Lebens, wo mein Leben für sie einfach vielleicht auch eine Herausforderung war, wo sie meinen Lebensstil gesehen haben und gedacht haben, das ist zu extrem oder zu radikal oder zu verrückt, wie ich mit Geld umgehe zum Beispiel und wie ich mit Beziehungen umgehe, wie ich mit Beleidigungen umgehe und auf vielen Bereichen meines Lebens, wie ich das Leben einfach lebe. Und immer wieder haben Leute mir gesagt, der wird sich schon noch ändern. Ich kann mich erinnern, als ich hier in Brasilien angekommen bin, da war mein Leben einfach, das war nicht etwas, was ich wollte, nicht etwas, was ich suchte. Ich habe ganz einfach mein Leben hier in Brasilien gelebt, wie ich hier mein Leben lebe. Und mein Leben war für sehr viele Christen hier unwahrscheinlich konfrontierend. Und dann ging es auch eben um das Thema Finanzen. Und ich kann mich erinnern, da standen dann drei Pastoren zusammen, die eine sehr hohe Position hatten in ihrem Netzwerk. Und der eine machte sich Sorgen um mich. Der eine hat gesagt, der Rainer, das passt uns gar nicht, welche Einstellung der hat zum Geld. Der hat doch den Eid der Franziskaner abgelegt, den Eid der Armut, was natürlich völlig absurd ist. Auf jeden Fall meine Einstellung, meine Leichtherzigkeit, mir keine Sorgen zu machen um die Finanzen, einfach großzügig zu sein und geben ist seliger als nehmen. Das habe ich auch und praktiziere ich auch heute noch so und lebe ich auch noch so. Und nicht manipulieren, um das Geld von den anderen zu bekommen. Einfach mein Leben so zu leben, wie ich es für mich als richtig gesehen habe. Und dann kann ich mir erinnern, da haben diese Pastoren geredet und ich bin dann neben ihnen gestanden. War auch in vielen Pastoren-Meetings hier. Und dann haben sie ihre Sorgen ausgedrückt. Und dann hat der eine eben gesagt, das passt uns doch gar nicht. Das geht ja gegen das, welche Kultur wir hier versucht haben zu schaffen in unserem Netzwerk. Eine sehr, sehr traurige Kultur, was die Finanzen anbetrifft. Und dann sagt der eine, die redeten über mich und der andere sagt zu ihm, mach dir keine Sorgen. Er ist ja sehr nah an mir. Ich bin ja sehr eng mit ihm befreundet. Gib mir maximal 3 Jahre und er wird seine Meinung geändert haben. Und weißt du nicht, blickte ihm in die Augen und dann meine Reaktion war eine ganz simple. Nein, denn die Überzeugung, die ich habe, die habe ich von Jesus gelernt. Nämlich ihn als Modell mir genommen. Und wo immer ich lerne von Jesus, hat Jesus nicht gesagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Schau, was er gesagt hat. Ich werde euch Ruhe geben. Kommt her und lernt von mir. Lernt von mir. Und so viele Christen haben niemals gelernt, Jesus als Modell des Lebens zu nehmen. Was hat Jesus uns vorgelebt? Was hat Jesus uns gezeigt? Wie hat Jesus modelliert? Wie wir mit Geld umgehen, wie wir mit Sorgen umgehen, wie wir mit Frauen umgehen, wie wir mit Kindern umgehen, wie wir mit Leiterschaft umgehen, wie wir mit Position umgehen, wie wir mit Autorität umgehen, wie wir mit Vollmacht umgehen, mit Kraft. Jesus hat uns ja vorgelebt, wie wir unser Leben leben sollen. Und das Traurige ist, dass viele Christen, die nehmen alles Mögliche von Jesus, außer wie er uns gelehrt hat, durch das Vorzeigen, wie man leben soll. Und für mich ist, jünger zu sein bedeutet, Jesus ist das Modell meines Lebens. Das bedeutet für mich, jünger zu sein. Jünger zu sein bedeutet, was Jesus mir vorgelebt hat, das muss ich nachleben. Und wisst ihr, ich habe gehört von Gandhi, das habe ich gelesen von jemand, der mit ihm persönlich befreundet war, sogar relativ eng befreundet. Und dieser Mann hat geschrieben in einem seiner Werke, dass Gandhi hat sich total fürs Christentum interessiert. Aber wie er gesehen hat, dass die Christen ja gar nicht Jesus als Modell des Lebens gehabt haben, hat er sich abgewendet vom Christentum. Und Jesus und Gandhi war ein totaler Fan von Jesus als Modell des Lebens. Aber er hat Jesus nicht als den Retter angenommen und akzeptiert. Aufgrund dessen, weil diejenigen, die gesagt haben, sie haben ihn als Retter angenommen und akzeptiert, haben ihn nicht als Modell ihres Lebens genommen. Schau dir diese unwahrscheinliche Bibelstelle an in Lukas Kapitel 23, Vers 33 und 34. Lukas 23, Vers 33 und 34. Schau mal diese herrliche Bibelstelle an. Und als sie an den Ort kamen, wo man, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Siehst du, Jesus hat uns nicht nur gesagt, wir sollen vergeben. Jesus hat uns nicht nur im Vater unser gesagt, hey, vergib, so wie wir vergeben. Jesus hat es uns auch als Model hinterlassen. Er hat auch diese Frau, die in Johannes 8 im Ehebruch ertappt wurde. Was hat er gesagt? Wo sind deine Ankläger? Sie sagte, sie ist nicht hier, auch ich jage dich nicht an. Aber was Jesus angetan wurde am Kreuz, eines der letzten Aussagen aus seinem Mund heraus war, Vater, mein Herz sehnt sich für Vergebung für diejenigen, die mich soeben all da, die mir soeben all das angetan haben. Ein Wunder, dass Stephanus, der erste bekannte christliche Märtyrer in der Apostelgeschichte 7, glaube ich, jetzt geschrieben, kein Wunder, dass als er gesteinigt wurde, er aufsah zu Himmel und er sah Jesus stehen zur Rechten des Vaters. Eine interessante Aussage übrigens, denn Jesus hat sich ja gesetzt zur Rechten des Vaters. Warum war er da stehend? Darüber grübeln viele Theologen nach. Jesus sah er stehen zur Rechten des Vaters und was sind seine Worte? Vater, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Wisst ihr, die ersten Jünger, die waren bekannt dafür, wie sie gelebt haben, wie sie vergeben haben, wie sie geliebt haben. Da gibt es eine Geschichte von einem Mann, der zum Scheiterhaufen geführt wurde. Und als er zum Scheiterhaufen geführt wurde, wo er dann am lebendigen Leib verbrannt wurde, da hat der Mann, der ihn hingeführt hat, zum Scheiterhaufen so spottend gesagt, und was kann dein Jesus für dich jetzt tun? Kann er dich von meiner Hand retten? Und der Mann, so ungefähr zitiere ich die Aussage, so gut ich sie in Erinnerung habe, der Mann sagte Folgendes, ob mich vor dir rettet oder nicht, das weiß ich nicht, aber eins, das hat er getan. Er hat mir die Fähigkeit und die Kraft gegeben, dich zu lieben und dir zu vergeben. Meine lieben Freunde, wenn Jesus nicht das Modell deines Lebens ist, in allen Bereichen, dann wirst du dir auch schwer tun, den Menschen zu vergeben. Wenn du aber als Grund, dass wir ständig vergeben müssen, Jesus als Modell nehmen, dann bleibt uns nichts anderes über, als ihm nachzuahmen, was er uns vorgelegt hat. Beim nächsten Mal machen wir schon weiter mit dem nächsten Grund. Tschüss und bis bald. Vaters, und wenn immer wir Jesus auf dieser Erde gut nachfolgen und ihm zum Modell machen, dann machen wir auch Gott, den Vater, zum Modell. Und sehr viele Menschen auf dieser Welt, die haben eine Schwierigkeit aufgrund von ihrer Vergangenheit. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa, unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.